Überdosis durch Straßen Berlins. Die Lage ist mies, alle jagen ein Ziel. Was Weltfrieden, wir wollen Geld wiegen. Kassierscheine maskiert rein, schnelles Spiel. Ich will auf Stelle viel Parai, Dollar, Batzen, Wex, Natzen, Flex, LKA, Krieg, Kollaps, Sie Holland. Qualität, Mischte, die stirbt, Kauf, 3, Zahl 4, 13. Bezirk. Was geht in der Hood? Welle für die Jungs. Banditen machen hier auf Schnelle ihren Plus. Deine Melek ist am Lutschen, Babakar ballert. Im Hammer kriegt deine Mama hart, Jarak, Sab, Sarab. Greif mir deinen Lohn auf Schnelle, jeden Tag zwei Bälle, harte Arbeit, Bellesch. Tag live, Kelesch, Visiere und Brück zwischen Gassen, irren Schatten und verdienen ihr Glück. Lass mal sein, deine Filme, Bose Sound. Ich fick Deutschraps, Mutter, zieh die Hose aus. Geh für Kohle drauf oder Tegelanstalt. Aussage, fickt euch, Rest regelt Anwalt. Lass mal sein, deine Filme, Bose Sound. Ich fick Deutschraps, Mutter, zieh die Hose aus. Geh für Kohle drauf oder Tegelanstalt. Aussage, fickt euch, Rest regelt Anwalt. Lass mal sein, deine Filme, Bose Sound. Bose Sound. Geh für Kohle drauf oder Tegelanstalt. Oder Tegelanstalt. Oder Tegelanstalt. Ich fick Deutschraps, Mutter. Deutschraps, Mutter. Deutschraps, Mutter. Aussage, fickt euch, Rest regelt am Wald. In meinen Tracks geht es immer um, wie mach ich schnell Geld. Tief Bettwagen, SLS, 6 Gänge AMG. Ich bin auf dem Weg, reiß alles weg. Bleieisen steckt, Einnahme check. Ich bin high und bereit, lass die Breitreifen brennen. Es gibt Drive-By aus Bands, du willst ficken, aber bist dir leider ans Hemd. Ex, Whisky, ihre Stirn. Scheiß mal auf Rap, ich geb Gas, fick den Mack, kick die Bars wie ein Champ. Loslegen, Show stehlen, jeder Part ist ein Brett. Kick, start ins Geschäft, mach nicht auf Promi. Hauptstadt, Poacher, Killfiger, Tommy. Gib's nicht auf Kombi, Zahlung, verpiss dich. Sie reden dicker, edel, dicker Hase ist giftig. Die Lage ist fiktisch, frisst oder stirb. Vater Staat, kriegt Tapakat, Kim oder stirb. Lass mal sein, deine Filme, Bose Sound. Ich fick Deutschraps, Mutter, zieh die Hose aus. Geh für Kohle drauf oder Tegelanstalt. Aussage, fickt euch. Rest regelt am Wald. Lass mal sein, deine Filme, Bose Sound. Ich fick Deutschraps, Mutter, zieh die Hose aus. Geh für Kohle drauf oder Tegelanstalt. Aussage, fickt euch, Rest regelt am Wald. Lass mal sein, deine Filme, Bose Sound. Bose Sound, Bose Sound. Geh für Kohle drauf oder Tegelanstalt. Oder Tegelanstalt, oder Tegelanstalt. Oder Tegelanstalt. Ich fick Deutschraps, Mutter. Deutschraps, Mutter. Aussage, fickt euch, Rest regelt am Wald. Flow wie Pack, wenn ich wie Mörder Echse mach aus 50 Cent Millionen wie Curtis Jackson. Ich bin auf höchste Level, jetzt gibt es böse Schellen. Du hast den kleinsten Schwanz, aber schiebst größte Welle. Fick deine Möse, Rap getötet, rette jetzt Wichser. Weil ich mach Bretter wie Tischler. Heckler entsichert und voll entladen. Im Mund rein, bundesweit schluck mein Samen. Du Note Panik, bricht aus, wenn ich austicke. Kalasch MS, weil ich Pakete rausschicke. Abgebe drauf, ficke, Rap ist ein Peach. Gib ihn tief in die Kehle für Kies. Musikindustrie, selbe wie Drogen. Spring den Kurs, will auf Schnelle nach oben. Hol mir die Pole Position, ihr Haus am Snitchen. Jetzt komm ich um Shows zu ficken. Lass mal sein, deine Filme, Bose Sound. Ich fick Deutschraps, Mutter, zieh die Hose aus. Geh für Kohle drauf oder Tegelanstalt. Aussage, gefickt euch, Rest regelt am Wald. Lass mal sein, deine Filme, Bose Sound. Ich fick Deutschraps, Mutter, zieh die Hose aus. Geh für Kohle drauf oder Tegelanstalt. Aussage, fickt euch, Rest regelt am Wald. Lass mal sein, deine Filme, Bose Sound. Bose Sound, Bose Sound. Geh für Kohle drauf oder Tegelanstalt. Oder Tegelanstalt, oder Tegelanstalt. Oder Tegelanstalt. Ich fick Deutschraps, Mutter. Deutschraps, Mutter. Deutschraps, Mutter. Aussage, fickt euch, Rest regelt am Wald.